5. Detektivarbeit 1. Frau Leineweber, ich weiß, dass Sie zu Hause sind. Carsten Zara drückt noch einmal auf den Klingelknopf. Ich habe Sie gesehen, am Fenster. Der Vorhang hat sich bewegt. Na kommen Sie schon, Frau Leineweber, machen Sie endlich auf. Lassen Sie mich in Ruhe. Die laute, ein bisschen hysterische Frauenstimme kommt aus dem kleinen Lautsprecher neben dem Klingelschild. Gehen Sie, oder ich rufe die Polizei! Die Polizei? Machen Sie das, Frau Leineweber. Aber vorher sollten Sie mit Ihrer Freundin telefonieren. Elena findet die Idee sicher nicht so gut. Einige Sekunden vergehen. Dann kommt wieder die Stimme aus dem Lautsprecher, diesmal leise und fragend. Warum? Was ist denn mit Elena? Müssen wir wirklich über Lautsprecher miteinander reden? Darf ich nicht reinkommen? Nein. Was ist mit Elena? Wissen Sie eigentlich, warum Ihre Freundin so plötzlich verschwunden ist? Und wenn? Na, dann wissen Sie doch auch, warum Sie jetzt die Polizei lieber nicht rufen sollten. Ich verstehe kein Wort. Wenn eine Frau nicht mehr mit einem Mann zusammenleben möchte, wenn sie ihre Sachen packt und geht, was interessiert das die Polizei? Nichts. Solange sie nur Sachen mitnimmt, die ihr selbst gehören. Was? Also das ist doch unglaublich. Hat er Ihnen das erzählt? Dieser alte Angeber? Dieser schreckliche Riebeck? Hören Sie, Frau Leineweber. Nein, Sie hören jetzt. Lassen Sie Elena in Ruhe. Sie hat Ihnen nichts getan. Gehen Sie. Von mir bekommen Sie keine einzige Information mehr. Frau Leineweber? Keine Antwort. Hoffentlich wissen Sie wirklich nichts von dem, was Elena Diekhoff gemacht hat. Sonst interessiert sich die Polizei vielleicht auch noch für Sie? Carsten Zara nimmt eine Visitenkarte aus seiner Jackentasche und wirft sie in den Briefkasten. Ich lasse meine Karte da. Wenn Ihnen noch etwas einfällt oder wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich an, ja?